Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. H-O-N. Il se trouve dans certaines provinces des maisons dont la vue inspire une mélancolie égale à celle que provoquent les cloîtres les plus sombres. Les Landes les plus ternes ou les ruines les plus tristes. Eugénie Grandet. Hörspiel in drei Teilen nach Honoré de Balzac. Bearbeitung Helmut Peschina. Erster Teil. Ah, kommen Sie mit, Grichot. Sie sind ja ein Freund von mir. Ich zeige Ihnen, was für eine Dummheit es ist, auf gutem Boden Pappeln zu pflanzen. Da. Sehen Sie, wie viel Platz eine Pappel beansprucht. Jean! Jean! Misnach! Mit dem Stab. In alle Richtungen, ja. Sehen Sie? 32 Fuß Verlust. Ich hatte in dieser Reihe 300 Pappeln, nicht wahr? Die fraßen mir 500 Pfund Heu weg. Rechnen Sie zweimal so viel auf den Seiten dazu. 1500. Und dazu nochmal so viel für die Reihen in der Mitte. Also, so wollen wir sagen, 3000 Pfund Heu. Nun ja, das sind ungefähr 900 Francs, lieber Grandet. Sagen wir 1200. Wegen der 300 bis 400 Francs fürs Grummet. Na schön. Rechnen Sie aus, was 1200 Francs jährlich in 40 Jahren geben, zusammen mit den Zinsen, die Sie ja kennen. Sagen wir 60.000 Francs. Meinetwegen mögen es nur 60.000 Francs sein. Na schön. 2.000 Pappeln würden mir in 40 Jahren keine 50.000 Francs einbringen. Das bedeutet Verlust. Die Löcher werden zugeschüttet, bis auf die unten an der Loire da. Da werden Pappeln hineingepflanzt. Wenn man sie an den Fluss setzt, dann wachsen sie auf Kosten der Regierung. Dann wachsen sie auf Kosten der Regierung. In manchen Provinzstädten gibt es Häuser, in denen Leben und Treiben so ruhig verläuft, dass ein Fremder sie für unbewohnt halten könnte, wenn er nicht plötzlich dem fahlen, kalten Blick einer reglosen Gestalt begegnete, deren Gesicht sich bei Ertönen fremder Schritte hinter der Fensterbrüstung abzeichnet. Ein derartiges Wohnhaus findet man in Saumur, am Ende der steilen Straße, die durch die obere Stadt zum Schloss führt. Monsieur Grandet. Monsieur Grandet, den einige noch Meister Grandet nannten, war um 1789 ein wohlhabender Böttchermeister, der lesen, schreiben und rechnen konnte. Als die Französische Republik die Kirchengüter in Saumur verkaufen ließ, hatte sich der damals 40-jährige Böttcher gerade mit der Tochter eines reichen Holzhändlers verheiratet. Ausgestattet mit seinem flüssigen Vermögen und der Mitgift von insgesamt 2000 Louis d'Or, erstand Grandet für ein Butterbrot auf legale, wenn auch nicht gerade legitime Weise die schönsten Weinberge der ganzen Gegend, eine alte Abtei und ein paar Pachthöfe. Er wurde zum Mitglied der Bezirksverwaltung von Saumur ernannt. Als Händler belieferte er die republikanische Armee mit 1.000 bis 2.000 Fässern Weißwein und ließ sich dafür mit vorzüglichem Wiesenland bezahlen. Politisch protegierte er die Adeligen. Unter dem Konsulat wurde Grandet zum Bürgermeister und er verstand sich gut aufs Regieren. Unter dem Kaiserreich wurde er wieder der Bürger Grandet. Seine Weingärten waren dank ständiger Pflege zur Krone des Landes geworden. Im Jahr 1806 wurde ihm das Kreuz der Ehrenlegion verliehen. Er zählte damals 57 Jahre und seine Frau etwa 36. Ihre Tochter, die einzige Frucht ihrer ehelichen Zärtlichkeiten, war 10 Jahre alt. Monsieur Grandet beerbte im Laufe dieses Jahres 1806 nacheinander die Mutter von Madame Grandet, dann den Vater der Verstorbenen und schließlich noch die Großmutter mütterlicherseits. Drei Erbschaften, deren Größe niemand kannte. Daraufhin erhielt Monsieur Grandet einen neuen Adelstitel. Den Umfang seines Kapitals konnten nur zwei Menschen ungefähr einschätzen. Der eine war Monsieur Cruchot, der Notar von Saumur, der einen Teil von Grandets Geld zu Wucherzinsen verlieh. Der andere war Monsieur de Grassin, der reichste Bankier von Saumur, an dessen Geschäften sich der Winzer nach Gutdünken heimlich beteiligte. In Geldgeschäften hielt Monsieur Grandet es mit dem Tiger und der Boa Constrictor. Er verstand es, sich zu ducken, stillzuhalten, seine Beute lang anzusehen, sich auf sie zu stürzen. Dann öffnete er den Rachen seiner Börse, verschlang eine Ladung Taler und legte sich ruhig nieder, wie die Schlange, die verdaut. Monsieur Grandet musste niemals Fleisch oder Brot kaufen. Seine Pächter brachten ihm wöchentlich einen ausreichenden Vorrat. Seine einzige Dienstmagd, die lange Nanon, backte selbst, obwohl sie nicht mehr jung war, jeden Samstag das Brot für die Familie. Obst erntete Monsieur Grandet in solchen Mengen, dass er einen großen Teil auf dem Markt verkaufen ließ. An allgemeinen Ausgaben hatte er nur das geweihte Brot, die Kleider seiner Frau und Tochter und die Kosten ihrer Stühle in der Kirche, sowie Beleuchtung, Lohn der langen Nanon, Steuern, die Instandhaltung seiner Gebäude und die Betriebskosten. Sein Auftreten war sehr schlicht. Sobald er länger reden oder ein Gespräch in Gang halten musste, stotterte der Alte in ermüdender Weise. Ich weiß nicht. Im Übrigen gebrauchte er gewöhnlich vier Sätze, exakt wie algebraische Formeln, ich will nicht, um alle Schwierigkeiten im Leben und Beruf anzupacken und zu lösen. Ich kann nicht. Das werden wir sehen. Ich weiß nicht. Ich will nicht. Ich kann nicht. Das werden wir sehen. Punkt. Wenn ein geschickter Gesprächspartner ihm, weil er sich schon am Ziel glaubte, seine geheimen Absichten enthüllt hatte, entgegnete Grandet: Ich kann nichts beschließen, ohne mich mit meiner Frau beraten zu haben. Seine Frau, die er zu vollkommener Sklaverei unterjocht hatte, war bei Geschäften seine allerbequemste Deckung. Er machte niemals Lärm und schien an allem zu sparen. Selbst an seinen Bewegungen. Immer war er gleich gekleidet. Er trug bei jedem Wetter dicke Wollstrümpfe, eine Kniehose von grobem, kastanienbraunem Tuch mit silbernen Schnallen, eine gelb- und flohbraun gestreifte, zweireihig geknöpfte Samtweste, einen weiten, kastanienbraunen Rock mit langen Schößen, eine schwarze Krawatte und einen Quäkerhut. Sein Gesicht verriet eine gefährliche Schleue, kalte Rechtschaffenheit, den Egoismus eines Mannes, dessen Gefühle sich gewöhnlich auf den Genuss des Geizes beschränkten und ansonsten auf das einzige Wesen gerichtet waren, das ihm wirklich etwas bedeutete. Seine Tochter Eugenie. Seine Tochter Eugenie. Seine einzige Erbin. Seine einzige Erbin. Seit 15 Jahren verbrachten Mutter und Tochter an einem Arbeitstisch aus abgescheuertem Kirschholz in einer Fensternische in friedlicher Eintracht die Tage von April bis November. Am ersten des letztgenannten Monats konnten sie ihre Winterplätze am Kamin einnehmen. Erst an diesem Tage erlaubte Grandet, dass im Saal Feuer gemacht wurde. Und am 31. März ließ er es ausgehen. Ohne Rücksicht auf die frühen Fröste im Herbst und die letzten im Frühjahr. Die lange Nanon, die Magd des Hauses, war vielleicht die einzige menschliche Seele, die den Despotismus ihres Herrn zu ertragen wusste. Um sie beneidete die ganze Stadt Monsieur und Madame Grandet. Sie war seit 35 Jahren bei Grandet. Obwohl sie nur 60 Francs Lohn bekam, galt sie als eines der reichsten Dienstmädchen in Saumur. Mit 22 Jahren hatte das arme Ding nirgends eine Stelle finden können, weil ihr Äußeres so abstoßend war. Als Monsieur Grandet daran dachte, zu heiraten und einen Hausstand zu gründen, fiel sein Blick auf dieses Mädchen, das an jeder Tür zurückgewiesen wurde. Er stattete das arme Mädchen mit Kleidung und Schuhen aus, gab ihr Essen, Lohn und Arbeit. Als die lange Nanon sich so aufgenommen sah, weinte sie heimlich vor Freude und fasste eine aufrichtige Zuneigung zu dem Böttcher, der sie im Übrigen tüchtig ausnutzte. Wie ein treuer Hund beschützte sie Hab und Gut ihres Herrn und gehorchte auch noch seinen abgeschmacktesten Launen, ohne Murren, in blindem Vertrauen zu ihm. Im November des Jahres 1819 machte die lange Nanon an einem frühen Abend das erste Mal Feuer. Weil Eugenie heute Geburtstag hat, wollen wir Feuer machen. Das bringt Glück. Nächstes Jahr um diese Zeit ist unser Fräulein bestimmt verheiratet. Ich wüsste in Saumur keinen, der eine gute Partie für sie wäre. Sie wird heute 23 Jahre alt, die Kleine. Bald muss man sich über sie Gedanken machen. Eugenie und ihre Mutter warfen sich einen verstohlenen Blick zu. Madame Grandet war eine hagere, dürre Frau, quittengelb, ungeschickt und langsam. Eine Frau wie geschaffen dafür, sich tyrannisieren zu lassen. Ihr Gatte gab ihr für ihre winzigen Ausgaben nie mehr als 6 Francs. Wenn Grandet das 5-Franc-Stück aus der Tasche nahm, das er monatlich für die bescheidenen Ausgaben, das Nähzeug und die Kleidung seiner Tochter ausgesetzt hatte, warf er immer, nachdem er seinen Geldbeutel zugemacht hatte, seiner Frau einen Blick zu. Und du, Mutter, brauchst du was? Mein Lieber, das hat Zeit. Nach dem Essen sollte Nanon eine Flasche Johannisbeerlikör aus Monsieur Grandets Zimmer holen und wäre beim Herunterkommen beinahe gefallen. Du Dumme, legst dich wie jede Erstbeste gleich auf den Rücken, was? Das liegt an ihrer Treppenstufe, Monsieur, die nicht mehr hält. Sie hat recht. Du hättest sie längst ausbessern lassen sollen. Gestern hätte sich Eugenie fast den Fuß verstaucht. Na komm, Nanon. Weil Eugenie heute Geburtstag hat und du fast hingefallen wärst, trink ein Gläschen Likör, um dich zu erholen. Das habe ich mir weiß Gott verdient. Andere an meiner Stelle hätten die Flasche zerbrochen, wenn ich mir lieber den Arm brechen würde, als sie fallen zu lassen. Arme Nanon. Hast du dir wehgetan? Nein, Mademoiselle. Konnte mich gerade noch halten. Und weil Eugenie heute Geburtstag hat, will ich euch diese Stufe ausbessern. Ihr könnt eben alle den Fuß nicht richtig an die Stelle setzen, wo sie noch gut hält. Soll ich Ihnen helfen, Monsieur? Nein. Damit werde ich schon fertig. Als Grandet gerade eigenhändig und in Gedanken an seine jungen Jahre munter pfeifend seine wurmstichige Treppe ausbesserte, klopften die 3 Cruchots an die Haustür. Entschuldigen Sie, meine Herren. Ich komme gleich. Ich will nicht unhöflich sein, aber ich bessere gerade höchstpersönlich eine Stufe auf meiner Treppe aus. Nur 6 Menschen hatten das Recht, in seinem Haus zu verkehren. Der namhafteste unter ihnen war der Neffe von Monsieur Cruchot, Präsident des Erstinstanzgerichts von Saumur. Der Herr Präsident stand im 33. Jahr und konnte auf die Erbschaft seines Onkels, des Notars, und seines Onkels, des Abbé Cruchot, rechnen, des Stiftsherrn von Saint-Martin-de-Tours, die alle beide für ziemlich reich gehalten wurden. Erlauben Sie, Mademoiselle, dass ich Ihnen heute anlässlich Ihres Geburtstages noch viele glückliche Jahre und weiterhin gute Gesundheit wünsche und Ihnen diesen Blumenstrauß überreiche? Dabei fasste er die Erbin an den Armen und küsste sie auf beide Wangen mit einem Behagen, das Eugenie verlegen machte. Tun Sie sich keinen Zwang an. Wie Sie sich ins Zeug legen für so einen Festtag, Herr Präsident. An Mademoiselles Seite wäre für meinen Neffen jeder Tag ein Festtag. Weil Eugenie heute Geburtstag hat, wollen wir die Leuchter anzünden. Grandet nahm aus Nanons Händen eine neue Kerze, zündete sie an und setzte sich neben seine Frau. Abbé Cruchot. Ein kleiner, rundlicher, fetter Mann. Mit einer platten, rothaarigen Perücke. Und dem Gesicht einer vergnügten alten Frau. Streckte seine Füße aus, die in ansehnlichen festen Schuhen mit silbernen Schnallen steckten. Sind die Décrassins nicht da gewesen? Noch nicht. Aber sie werden kommen. Ich denke schon. Haben Sie Ihre Ernte verkauft, Präsident? Nein, um Himmels Willen. Ich behalte sie. Wenn der Wein jetzt gut ist, dann ist er in 2 Jahren noch besser. Die Winzer haben sich, wie Sie ja wissen, geschworen, an den verabredeten Preisen festzuhalten. Dieses Jahr werden uns die Belgier nicht hereinlegen. Wenn sie unseren Wein brauchen, werden sie schon wiederkommen. Ja, aber wir müssen zusammenhalten. In diesem Augenblick kündigte ein Schlag an die Türe die Familie de Grassin an. Madame de Grassin, Mutter eines Sohnes von 23 Jahren, kam regelmäßig auf ein Kartenspiel zu Madame Grandet, weil sie hoffte, ihren Sohn Adolphe mit Mademoiselle Eugénie zu verheiraten. Sie war eine dieser kleinen, lebhaften, molligen Frauen, die dank des klösterlichen Tagesablaufs und eines tugendhaften Lebens in der Provinz noch mit 40 Jahren jung erscheinen. Sie ließ ihre Kleider aus Paris kommen und gab in Saumur den Ton an. Monsieur de Grassin, der Bankier und ehemalige Quartiermeister der kaiserlichen Garde, unterstützte nach Kräften die Manöver seiner Frau, indem er insgeheim dem alten Geizhals ständig seine Dienste erwies. Guten Abend, Grandet. Oh, Mademoiselle, Sie sind immer so schön und klug. Ich wüsste nicht, was man Ihnen wünschen könnte. Madame de Grassin umarmte Eugénie sehr liebevoll, drückte ihr die Hand. Adolphe hat es übernommen, Ihnen mein kleines Geschenk zu geben. Adolphe war ein großer, blonder, junger Mann, bleich und zart, der sehr gute Manieren hatte und schüchtern wirkte, obgleich er in Paris Jura studierte. Er trat auf Eugénie zu, küsste sie auf beide Wangen und überreichte ihr ein Nähkästchen, dessen Utensilien allesamt golden glitzerten. In Wirklichkeit war es billiger Schund. Eugénie öffnete es und empfand jene unverhoffte und reine Freude, die junge Mädchen erröten, erschauern, selig beben lässt. Sie warf ihrem Vater einen Blick zu. Nimm nur, mein Kind. Bestürzt sahen die drei Cruchots den freudig erregten Blick, den Adolphe de Grassin von der Erbin erntete. Der heimliche Kampf zwischen den Cruchots und den de Grassins, dessen Preis die Hand von Eugénie Grandet war, beschäftigte die gesellschaftlichen Kreise von Saumur über alle Maßen. Abbé Cruchot machte jedoch mit dem tatkräftigen Beistand seines Bruders des Notars der Bankiersgattin das Terrain streitig und versuchte, die reiche Erbschaft seinem Neffen, dem Präsidenten, zu sichern. Die Gesellschaft nahm im Halbkreis vor dem Feuerplatz, während der Abbé mit Grandet am anderen Ende des Saales auf und ab ging. Lassen Sie uns mit dem Spiel beginnen, Madame Grandet. Wenn wir alle beieinander sind, benötigen wir vielleicht doch 2 Tische. Diese Leute werfen das Geld zum Fenster hinaus. Wir helfen Ihnen, Nanon. Solange es in meinen Keller fällt, soll es mir recht sein. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so gefreut. Was so Hübsches habe ich bisher noch nirgendwo gesehen. Adolphe hat es aus Paris mitgebracht. Und er hat es selbst ausgesucht. Um 8:30 abends waren 2 Spieltische aufgestellt. Madame de Grassin war es gelungen, ihren Sohn an Eugénies Seite zu platzieren. Diese familiäre Heiterkeit in dem alten, grauen, von 2 Kerzen schummrig erleuchteten Salon, dieses vom Schnurren des Spinnrads der langen Nanon untermalte Lachen, das nur auf den Lippen von Eugénie und ihrer Mutter aufrichtig war, dieses junge Mädchen, das sich umstellt sah und erdrückt von Freundschaftsbeweisen, durch die es sich täuschen ließ, all das trug dazu bei, dass diese Szene von einer traurigen Komik erfüllt war. Das Gesicht Grandets, der die falsche Anhänglichkeit der beiden Familien ausnutzte und große Vorteile aus ihr zog, beherrschte und erhellte dieses Drama. War da nicht der einzige moderne Gott, an dem man glaubte, das Geld mit seiner ganzen Macht in ein einziges Gesicht geschrieben? Alle dachten an die Millionen des Monsieur Grandet. Eugénie und ihre Mutter wussten nichts von Grandets Reichtum. Sie konnten das Geld weder achten noch verachten, da sie gewohnt waren, keines zu haben. Just in dem Augenblick, als Madame Grandet 16 Sous gewann, die höchste Summe, um die in diesem Raum je gespielt worden war, und die lange Nanon, wie sie ihre Herrin das viele Geld einstecken sah, vor Freude lachte, ertönte ein Schlag mit dem Türklopfer an der Haustür, der ein solches Getöse verursachte, dass die Frauen von ihren Stühlen aufsprangen. So klopft niemand auf so Mühe. Wie kann man nur so dreinschlagen? Will man uns denn die Türe einschlagen? Wer zum Teufel ist das? Nanon nahm eine der beiden Kerzen und ging in Begleitung von Grandet hinaus. Sollen wir hinterhergehen? Dieser Schlag scheint mir nichts Gutes zu verheißen. Nur sehr undeutlich konnte Monsieur de Grassin die Gestalt eines jungen Mannes erkennen, sowie den Gepäckmeister der Post, der zwei riesengroße Koffer trug und mehrere Reisetaschen herbeischleppte. Ist es jemand aus Saumur? Nein, ein Reisender. Dann kann er nur aus Paris kommen. Es ist tatsächlich 9. Donnerwetter! Die Postkutsche vom Grand Bureau verspätet sich einfach nie. Ist es ein junger Herr? Ja, er hat Gepäck dabei, das mindestens 300 Kilo wiegen muss. Das kann nur ein Verwandter des Hauses sein. Wir sollten weiterspielen. An seiner Stimme habe ich erkannt, dass Monsieur Grandet beunruhigt ist. Es ist ihm bestimmt nicht recht, wenn er merkt, dass wir uns einmischen. Mademoiselle Eugénie, das wird sicher Ihr Cousin Grandet sein. Ein sehr hübscher, junger Mann, den ich auf einem Ball bei Monsieur de Nüssingen gesehen habe. Halt deinen Mund, du Einfaltspinsel! In diesem Augenblick kam Grandet ohne die lange Nanon zurück, deren Schritte ebenso wie die des Gepäckträgers im Treppenhaus widerhallten. Ihm folgte der Reisende. Ehe der junge Mann Platz nahm, grüßte er mit großem Anstand die Versammelten. Der alte Winzer unterbrach die Lektüre eines Briefes, den er in der Hand hielt. Setzen Sie sich ans Feuer. Ihnen ist bestimmt kalt, Monsieur. Sie kommen von weit. So sind Frauen immer. Aber Vater, er braucht vielleicht irgendwas. Er hat einen Mund. Er kann sprechen. Ich danke Ihnen, Cousine. Ich habe in Tours zu Abend gegessen und ich brauche nichts. Ich bin nicht einmal müde. Charles Grandet war ein schöner junger Mann von 22 Jahren. Ein paar Tage vor diesem Abend hatte ihm sein Vater mitgeteilt, dass er mehrere Monate bei seinem Bruder in Saumur verbringen solle. Grandet war in den langen Brief vertieft, den er in der Hand hielt, ohne sich um seine Gäste oder deren Wohlbefinden zu kümmern. Eugénie, die noch nie einen so reizenden Menschen zu Gesicht bekommen hatte, glaubte in ihrem Cousin ein höheres Wesen zu erblicken. Entzückt sog sie den Duft seiner Haare ein, die so glänzten und so schön lockig waren, und sie hätte das seidige Leder seiner hübschen, feinen Handschuhe anfassen mögen. Das Lottospiel schleppte sich dahin und wurde abgebrochen, als die lange Nanon eintrat. 7. Madame muss mir Wäsche geben, damit ich für Monsieur das Bett machen kann. Behalten wir lieber unsere Sou und hören mit dem Spiel auf. Oh. Eugénie verließ den Saal, um ihrer Mutter und Nanon oben zu helfen. Sie empfahl der langen Nanon, die Bettwäsche an der Kohlenglut zu wärmen, legte ein Deckchen auf den alten Tisch und trug Nanon auf, es jeden Morgen zu wechseln. Sie überzeugte ihre Mutter von der Notwendigkeit, ein schönes Feuer im Kamin zu machen und bewog Nanon, einen großen Stapel Holz heraufzubringen, ohne dem Vater etwas davon zu sagen. Ihr kamen innerhalb einer Viertelstunde mehr Gedanken in den Sinn, als in all den Jahren, die sie auf der Welt war. Mama, mein Cousin wird den Geruch eines Talglichts bestimmt unerträglich finden. Sollten wir nicht doch eine Wachskerze kaufen? Lauf schnell, Nanon. Aber was wird dein Vater sagen? Und was soll die Zuckerdose? Wo willst du Zucker hernehmen? Bist du toll? Mama, Nanon kann doch eine Kerze und Zucker kaufen. Aber dein Vater... Würde es sich gehören, dass sein Neffe nicht mal ein Glas Zuckerwasser trinken kann? Außerdem wird er es nicht merken. Dein Vater merkt alles. Lauf, Nanon, weil heute mein Geburtstag ist. Ja. Während Eugénie und ihre Mutter sich bemühten, das von Monsieur Grandet für seinen Neffen vorgesehene Zimmer zu verschönern, wurde Charles zum Gegenstand der Aufmerksamkeit von Madame de Grassin. Sie sind sehr mutig, dass Sie die Vergnügung in der Hauptstadt mitten im Winter verlassen, um in Saumur Ihr Zelt aufzuschlagen. Aber Sie werden sehen, dass man sich auch hier durchaus amüsieren kann. Wenn Sie uns die Ehre erweisen wollen, uns zu besuchen, würden Sie meinem Mann und mir das größte Vergnügen bereiten. Unser Salon ist der einzige in Saumur, wo Sie die feinsten Kaufleute und den Adel vereint finden. Wir verkehren in beiden Kreisen. Wenn Sie nur bei Monsieur Grandet blieben, was soll da aus Ihnen werden, lieber Himmel? Ihr Onkel ist ein Geizkragen. der nur seine Weinstöcke im Kopf hat. Ihre Tante ist bigott und kann nicht eins und eins zusammenzählen. Ihre Cousine ist ein Dummchen, ohne Erziehung, gewöhnlich, ohne Mitgift und verbringt ihr Leben damit, alte Wäsche zu flicken. Mir scheint, meine liebe Frau, du möchtest Monsieur Grandet in Beschlag nehmen. Wer sonst in Saumur könnte besser als Madame diesem jungen Monsieur die Honneurs machen? Wie meinen Sie das, Monsieur Labbé? Ich meine es, Monsieur, im allerschmeichelhaftesten Sinn. Für Sie, Monsieur de Grassin, für die gnädige Frau, für die Stadt Saumur und für den jungen Monsieur. Monsieur, ich weiß nicht, ob Sie sich noch an mich erinnern. Ich hatte das Vergnügen, bei einem Ball des Baron de Nussingen Ihr Tischgenosse aber zu sein. Aber ganz gewiss. Die Unaufmerksamkeit des alten Grandet, oder besser gesagt seine völlige Versenkung in die Lektüre des Briefes, entging dem Notar und dem Präsidenten nicht. Lieber Bruder, wir haben uns jetzt seit fast 23 Jahren nicht mehr gesehen. Wenn du diesen Brief in Händen hältst, bin ich nicht mehr. In meiner Position wollte ich die... Wenn du diesen Brief in Händen hältst, bin ich nicht mehr. In meiner Position wollte ich die Schmach eines Bankrotts nicht überleben. Ich, der ich ein rechtschaffener Mann bin, bitte mich in ein Leichentuch von Schande. Ich raube meinem Sohn sowohl seinen Namen, den ich beflecke, wie das Vermögen seiner Mutter. Er weiß nichts davon, das unglückliche Kind, das ich abgöttisch liebe. Grandet, du bist mein älterer Bruder. Du musst mich beschützen. Sorge dafür, dass Charles mir kein bitteres Wort ins Grab nachschickt. Also wirst du Charles Vater sein. Er hat keine Verwandten mit Öllechersatz. Ich schicke ihn dir also, damit du ihn angemessenerweise sowohl von meinem Tod unterrichtest, wie von seinem zukünftigen Los. Wenn er auf das Wort seines Vaters hören will, soll er fortgehen, nach Ostindien reisen. Ach, wenn mein Kind keine Hilfe und Liebe bei dir finde, würde ich ewig Gott um Rache für deine Härte anrufen. Der Notar und der Präsident versuchten, aus den unmerklichen Zuckungen in dem von der Kerze hell erleuchteten Gesicht des Alten auf den Inhalt zu schließen. Denn nur mit Mühe konnte der Winzer seinen üblichen ruhigen Gesichtsausdruck aufrechterhalten. Leb wohl, lieber Bruder. Möge dir der ganze Segen Gottes zuteil werden für die Vormundschaft, die ich dir anvertraue und die du, daran zweifle ich nicht, hochherzig annehmen wirst. Victorange Guillaume Grandet. Der alte Grandet faltete den Brief exakt wieder zusammen und steckte ihn in seine Westentasche. Er sah seinen Neffen mit einer unterwürfigen und furchtsamen Miene an, hinter der er seine Aufregung und seine berechnenden Überlegungen verbarg. Hast du dich aufgewärmt? Sehr gut, mein lieber Onkel. Na nun, wo sind denn unsere Frauen? Ah, da seid ihr ja. Ist alles in Ordnung da oben? Ja, lieber Vater. Na. Also, Neffe, wenn du müde bist, bring Nanu dich auf dein Zimmer. Weiß Gott, es ist kein Zimmer für ein feines Herrchen. Aber du wirst uns arme Winzer entschuldigen, die wir nie einen zu haben. Die Steuern fressen uns alles auf. Wir wollen keine Störenfriede sein. Sie werden vielleicht mit Ihrem Neffen plaudern wollen. Wir wünschen einen angenehmen Abend. Bis morgen. Bei diesen Worten erhob sich die Gesellschaft und jeder verabschiedete sich auf seine Art. Der alte Notar erbot sich, die de Grassins nach Hause zu begleiten. Madame de Grassin, erweisen Sie mir die Ehre, meinen Arm anzunehmen? Danke, Monsieur Labbé. Ich habe meinen Sohn. Aber an meiner Seite kompromittieren sich doch die Damen nicht. Gib Monsieur Cruchot den Arm. Der Abbé zog die hübsche Frau rasch mit sich, sodass sie ein paar Schritte vor den anderen gingen. Dieser junge Mann ist sehr nett. Nun heißt es, Mademoiselle Grandet lebe wohl sagen. Eugenie gehört dem Pariser. Falls er nicht in eine Pariserin vernarrt ist, hat ihr Sohn Adolphe in ihm einen Nebenbuhler von größter... Lassen Sie nur, Monsieur Labbé. Dieser junge Mann wird schnell genug bemerken, dass Eugenie eine langweilige Gans ist. Haben Sie sie angesehen? Quittengelb ist sie heute Abend gewesen. Darauf haben Sie den Cousin wahrscheinlich schon aufmerksam gemacht. Ich habe mich nicht gescheut. Verlassen Sie sich ganz auf Eugenie, Madame. Und Sie brauchen diesem jungen Mann gar nicht viel zu seiner Cousine zu sagen. Er wird von selbst einen Vergleich anstellen. Er hat mir bereits versprochen, übermorgen zum Essen zu kommen. Wenn Sie nur wollen, Madame. Und was soll ich Ihrer Meinung nach wollen, Monsieur l'Abbé? Wollen Sie mir üble Ratschläge geben? Für einen Geistlichen haben Sie wahrhaftig recht unschickliche Ansichten. Pfui. Sie machen mich so schlecht, als wäre ich ein junger Mann von heute. Dabei wollte ich Sie nur... Wagen Sie es zu behaupten, dass Sie nicht vorhatten, mir hinterhältige Ratschläge zu geben? Die Sache ist doch ganz klar. Wenn dieser zugegebenermaßen sehr nette junge Mann mir den Hof machen würde, würde er nicht an seine Cousine denken. Ich meine nur, dass eine anständige Frau sich ganz unverfänglich und in allen Ehren kleine Schmeicheleien erlauben kann, die im Rahmen ihrer gesellschaftlichen Pflichten durchaus... Sie glauben? Madame, müssten wir uns nicht darum bemühen, einander angenehm zu sein? Ich versichere Ihnen, Madame, dass er Ihnen durch sein Lorgnon etwas schmeichelhaftere Blicke zugeworfen hat als mir, aber ich nehme es ihm nicht übel, wenn er sich lieber vor der Schönheit verneigt als vor dem Alter. Es besteht kein Zweifel. Monsieur Grandet hat seinen Sohn aus Paris mit Heiratsabsichten nach Saumur geschickt. Aber dann wäre der Cousin nicht wie eine Bombe hereingeplatzt. Das sagt gar nichts. Der gute Grandet ist schließlich ein alter Geheimniskrämer. Da wären wir nun bei Ihnen angekommen, Madame. Der bewundernswerte gesunde Menschenverstand, der das Handeln dieser berechnenden Leute bestimmte, ließ sie einsehen, dass ein vorübergehendes Bündnis gegen den gemeinsamen Feind Not tat. Gehen wir schlafen, lieber Neffe. Es ist zu spät, um über die Dinge zu reden, die dich herführen. Morgen wird sich ein geeigneter Augenblick dafür finden. Wir frühstücken hier um 8 Uhr. Um 12 gibt es etwas Obst, ein bisschen Brot und ein Glas Weißwein. Und wie die Pariser essen wir um 5 Uhr zu Abend. Das ist die Tageseinteilung. Wenn du dir die Stadt und ihre Umgebung ansehen willst, so sei dir das freigestellt. Du musst mich entschuldigen, wenn meine Geschäfte mir nicht immer erlauben, dich zu begleiten. Ah. Du wirst vielleicht von den Leuten hören, ich sei reich. Lass sie reden. Aber ich habe keinen Sou und arbeite in meinem Alter wie ein junger Bursche, dessen ganzer Besitz ein billiges Winzermesser und zwei gesunde Arme sind. Na, komm schon, Nanon, die Kerzen. Ich hoffe, lieber Neffe, dass Sie alles vorfinden werden, was Sie brauchen. Wenn Ihnen etwas fehlen sollte, können Sie Nanon rufen. Liebe Tante, das wird kaum nötig sein. Ich glaube, ich habe alles, was ich brauche, mitgebracht. Erlauben Sie mir, Ihnen eine gute Nacht zu wünschen. Und auch Ihnen, liebe Cousine. Charles nahm aus Nanons Händen eine brennende Wachskerze, die beim Krämer alt geworden war und dem Talglicht so ähnlich sah, dass Monsieur Grandet von dieser Pracht nichts merkte. Ich zeig dir den Weg. Als Charles die vergilbten und rußigen Wände des schmalen Treppenhauses sah und spürte, wie die Treppe mit dem wurmstichigen Geländer unter den schweren Tritten seines Onkels erbebte, packte ihn Ernüchterung. Auf dem ersten Treppenabsatz angelangt, sah er drei rot gestrichene rahmenlose Türen, die sich von der staubigen Wand kaum abhoben und mit sichtbaren grob verschraubten Eisenbeschlägen versehen waren. Die Tür, die sich gegenüber der Treppe befand und in das über der Küche liegende Zimmer führte, war offenbar zugemauert. Der Eingang zu Eugenies Zimmer befand sich dieser zugemauerten Tür gegenüber. Daneben, am Ende des Treppenabsatzes, kamen die Zimmer der Ehegatten, die über die ganze Front des Hauses gingen. Vater Grandet hatte seinen Neffen in der zweiten Etage einquartiert, in der oberen Mansarde über seinem Zimmer, damit er Kommen und Gehen des jungen Mannes hören konnte. Dies ist dein Zimmer, Neffe. Wenn du nachts raus musst, ruf Nanon. Sonst, Gnade dir Gott, der Hund würde dich verspeisen, ohne dich lang um Erlaubnis zu bitten. Schlaf gut. Gute Nacht. Ach, sieh da. Die Damen haben für dich Feuer gemacht. In diesem Augenblick erschien die lange Nanon mit einer Wärmepfanne bewaffnet. Und da kommt sogar noch eins. Glaubst du denn, mein Neffe ist eine Frau im Wochenbett? Willst du wohl deine Kohlenglut wegschaffen, Nanon? Aber die Betttücher sind feucht. Und Monsieur ist wirklich so zart wie eine Frau. Na gut, dann mach schon, da du es dir in den Kopf gesetzt hast. Aber sei vorsichtig mit dem Feuer. Charles stand verdutzt zwischen seinen Koffern. Er ließ den Blick über die Wände seines Mansardenzimmers wandern, über die gelbe Blumenstrauß-Tapete, die er aus Landkneipen kannte, über einen Kamin aus Kalkstein, dessen bloßer Anblick einem Kälte einflößte, über den dürftigen Teppichstreifen am unteren Ende des Himmelbettes, dessen mottenzerfressene Tuchbahnen zitterten, wie wenn sie jeden Moment herabfallen wollten. Dann blickte er die lange Nanon ernsthaft an. Ist das denn die Möglichkeit, meine Gute? Bin ich denn wirklich bei Monsieur Grandet, dem früheren Bürgermeister von Saumur, dem Bruder von Monsieur Grandet aus Paris? Gewiss, Monsieur. Bei einem sehr netten, sehr guten, vortrefflichen Herrn. Soll ich ihm beim Koffer auspacken helfen? Wahrhaftig, das wäre mir sehr lieb, mein alter Krieger. Haben Sie etwa bei der kaiserlichen Marinegarde gedient? Oh, was ist denn das, die Marine? Ist das salzig, fährt es auf dem Wasser? Warten Sie, nehmen Sie meinen Schlafrock heraus. In dem Koffer, da. Das? Wollen Sie zum Schlafen anziehen? Natürlich. Heilige Jungfrau. Es würde eine schöne Altardecke für die Pfarrkirche geben. Aber mein liebes junges Herrchen, geben Sie das doch der Kirche. Sie werden Ihre Seele retten, die sonst durch diese Dinge nur ins Verderben gezogen wird. Oh, wie sind Sie doch hübsch so. Ich will unser Fräulein rufen, damit sie Sie so sieht. Nein, warten Sie da noch. Seien Sie still. Lassen Sie mich schlafen gehen. Ich packe meine Sachen morgen aus. Und wenn mein Schlafrock Ihnen so gefällt, dann retten Sie ruhig Ihre Seele. Wenn ich wieder fortgehe, sollen Sie ihn behalten. Dann können Sie damit machen, was Sie wollen. Mir dieses Schmuckstück schenken? Gute Nacht. Gute Nacht, Nanon. Was soll ich eigentlich hier? Mein Vater ist kein Narr. Meine Reise muss irgendeinen Zweck haben. Im unschuldigen und eintönigen Leben junger Mädchen kommt jener köstliche Augenblick, in dem die Sonne ihnen ihre Strahlen ins Herz schickt und die Gedanken in unbestimmtem Begehren dahinschmelzen. Für Eugenie war der Augenblick gekommen, die Dinge des Lebens klar zu sehen. Da Eugenie wie alle Mädchen in der Provinz Frühaufsteherin war, erhob sie sich zeitig, verrichtete ihr Gebet und machte sich an ihre Toilette. Eine Beschäftigung, die nun Sinn bekam. Sie zog frische Strümpfe und ihre hübschesten Schuhe an. Sie schnürte sich sorgfältig, ohne ein Schnürloch auszulassen. Und da sie zum ersten Mal im Leben den Wunsch hatte, vorteilhaft auszusehen, empfand sie es als ein großes Glück, ein hübsches neues Kleid zu haben, das ihr gut stand. Ich bin nicht schön genug für ihn. Ich bin zu hässlich. Er wird mich nicht beachten. Dann öffnete sie die Tür ihres Zimmers und streckte den Kopf hinaus, um auf die Geräusche im Haus zu horchen. Er steht nicht auf. Dann lief sie hinunter zu Nanon, die die Kuh melkte. Nanon, meine liebe Nanon, mach doch Rahm zum Kaffee für meinen Cousin. Aber Mademoiselle, den hätte ich gestern aufstellen müssen. Ich kann keinen Rahm machen. Ihr Cousin ist niedlich, aber wirklich niedlich. Sie haben ihn nicht in seinem Schlafröckchen aus Seide und Gold gesehen. Aber ich habe ihn gesehen. Er trägt so feine Wäsche, wie das Chorhemd von unserem Herrn Pfarrer. Nanon, dann mach uns süßes Weißbrot. Und wer gibt mir das Holz für den Backofen, Weißmehl und Butter? Sollen die Monsieur bestehlen, um ihren Cousin zu feiern? Bitten Sie ihn doch um Butter, Weißmehl und Holz. Er ist Ihr Vater, er kann Ihnen welches geben. Nanu, da kommt er gerade herunter. Eugenie flüchtete vor Schreck, als sie die Schritte ihres Vaters auf der Treppe hörte. Mit seinen Schlüsseln bewaffnet war der Alte heruntergekommen, um die für den Tag nötigen Lebensmittel aufzuteilen. Ist noch Brot von gestern übrig? Nicht ein Krümelchen. Wir sind heute zu fünft, Monsieur. Richtig. Aber diese jungen Leute aus Paris, du wirst sehen, die essen gar kein Brot. Die essen wohl nur den Aufstrich. Nein, die essen weder den Aufstrich noch das Brot. Die sind so zimperlich wie heiratsfähige Töchter. Dann geben Sie mir doch Mehl und Butter. Ich will für die Kinder ein Weißbrot machen. Du wirst doch nicht wegen meines Neffen das Haus ausrauben wollen. Sie haben mir nur 6 Stück Zucker gegeben. Ich brauche 8. Na. So habe ich dich ja noch nie gesehen. Was fällt dir denn ein? Bist du die Herrin hier? Du bekommst 6 Stück Zucker. Womit soll Ihr Neffe seinen Kaffee süßen? Mit 2 Stück. Ich verzichte dafür. Sie wollen auf Zucker verzichten in Ihrem Alter? Dann würde ich Ihnen lieber welchen aus meiner eigenen Tasche kaufen. Kümmere dich um deine Angelegenheiten. Mademoiselle, hätten Sie nicht gern Weißbrot? Nein. Also gut, Manu. Du sollst Mehl und Butter haben. Ich brauche Holz, um den Backofen zu heizen. Nun gut. Nimm so viel du brauchst. Aber dann mach uns einen Obstkuchen. Und koch das ganze Abendessen im Backofen, damit du nicht 2-mal Feuer machen musst. Das brauchen Sie mir nicht erst zu sagen. Mademoiselle, wir bekommen Weißbrot. Grandet stellte ein Tellerchen voll mit Obst auf den Küchentisch. Sehen Sie nur, Monsieur, die hübschen Stiefel, die Ihr Neffe hat. Was für ein Leder. Und wie gut das riecht. Womit soll ich das denn putzen? Soll ich Ihre Eiwichse verwenden? Ich glaube, Ei schadet solchem Leder. Übrigens, sag ihm doch, du weißt nicht, wie man dieses Marokkanleder, ja, das ist Marokkan, wie man das behandeln soll. Er wird dann selbst in Sumir etwas kaufen und es dir geben, um seine Stiefel zu putzen. Ich habe mal gehört, dass man Zucker unter die Wichse rührt, damit sie glänzen. Monsieur, nicht wahr? Wir werden wohl 1 oder 2-mal die Woche einen Eintopf haben. Ja. Da muss ich zum Schlachter gehen. Na, durchaus nicht. Du kannst uns eine Geflügelsuppe kochen. Die Pächter werden sicher Geflügel bringen. Aber ich will Cornoyer sagen, dass er mir Raben schießen soll. Dieses Wildgeflügel gibt die beste Bouillon der Welt. Ist das wahr, Monsieur, dass Raben Leichen fressen? Du bist dumm, Nanon. Sie fressen eben, was sie finden, wie alle anderen auch. Leben nicht selbst wir von den Toten. Was ist denn eine Erbschaft sonst? Da Grandet keine weiteren Befehle zu geben hatte, zog er seine Uhr heraus, und als er sah, dass er bis zum Frühstück noch eine halbe Stunde Zeit hatte, nahm er seinen Hut und ging seine Tochter begrüßen und lud sie zu einem kurzen Spaziergang ein. Eugenie setzte ihren mit rosa Taft gefütterten Strohhut auf. Dann schritten Vater und Tochter die gewundene Straße zum Marktplatz hinab, wo ihnen Notar Cruchot begegnete. Was für ein Glück sie hatten. Sie haben ihre Bäume just in der Zeit gefällt, als es in Nantes kein weiches Holz mehr gab und es für 30 Francs verkauft. Und nun haben sie sich also einen Schwiegersohn aus Paris kommen lassen. Da habe ich bald einen Kontrakt aufzusetzen, was, Vater Grandet? Sind Sie so früh aufgestanden, um mir das zu sagen? Nun gut, mein alter Kamerad, ich will offen sein und Ihnen sagen, was Sie wissen wollen. Ich möchte lieber meine Tochter in die Loire werfen, als Ihrem Cousin geben. Sie können das ruhig weiter sagen. Na, lieber nicht. Lassen Sie die Leute schwatzen. Eugenie hatte ihre Ohren gespitzt und bei dieser Antwort wurde ihr schwindelig. Die fernen Hoffnungen, die in ihrem Herzen zu keimen begonnen hatten, welkten nun dahin. Seit gestern fühlte sie sich mit Charles durch all die Bande des Glücks verbunden, die die Seelen vereinen. Wie konnte ihr Vater so denken? Sie kehrte um und wartete am Haustor auf ihren Vater. Grandet hatte in der Hand des Notars eine Zeitung noch mit der Banderole rundherum entdeckt. Wie stehen die Renten, Cruchot? Sie wollen ja nicht auf mich hören, Grandet. Kaufen Sie schnell. Man kann noch 20% in 2 Jahren verdienen, plus Zinsen, bei einem sehr guten Zinsfuß. Die Renten stehen 80 und einen halben Franc. Lassen Sie sehen. Mein Gott. Was gibt's? Hier. Hier. Lesen Sie diesen Artikel. Monsieur Grandet, einer der angesehensten Geschäftsmänner in Paris, hat sich gestern erschossen, nachdem er, wie gewöhnlich, auf der Börse erschienen war. Der Bankrott der Herren Roguin und Suchet, seines Bankiers und Notars, haben ihn ruiniert. Es ist zu bedauern, dass dieser ehrenwerte Mann sich in einem Augenblick der Verzweiflung hat hinreißen lassen. Ich wusste es. Dieser Satz ließ Cruchot erstarren, dem es trotz seiner Unempfindlichkeit als Notar kalt über den Rücken lief beim Gedanken, dass der Pariser Grandet seinen Bruder in Saumur womöglich vergeblich um Hilfe angefleht hatte. Und sein Sohn gestern so vergnügt. Er weiß noch nichts. Adieu, Monsieur Grandet. Als Grandet zu Hause eintraf, stand das Frühstück bereit. Madame Grandet saß schon auf ihrem erhöhten Sitz am Fenster und strickte Pulswärmer für den Winter. Sie können frühstücken. Der Junge schläft wie ein Engel. Wie hübsch er ist, wenn er die Augen zu hat. Ich bin reingegangen, habe seinen Namen gerufen, aber von wegen. Er rührt sich nicht. Lass ihn schlafen. Er wacht schon noch früh genug auf, um schlechte Nachrichten zu erfahren. Was gibt es denn? Sein Vater hat sich erschossen. Mein Onkel? Der arme Junge. Der arm. Er besitzt keinen einzigen Sou. So lieber Gott. Und er schläft, wie wenn er der Herr der Welt wäre. Eugenie hörte auf zu essen. Ihr Herz zog sich zusammen, wie es sich zusammenzieht, wenn eine Frau zum ersten Mal ein ihren ganzen Körper durchströmendes Mitleid für den Mann empfindet, den sie liebt. Du hast deinen Onkel nicht gekannt. Warum weinst du? Aber Monsieur, wer wird denn kein Mitleid mit dem armen jungen Mann haben, der schläft wie ein Murmeltier und nicht weiß, was ihm blüht? Mit dir rede ich nicht, Nanon. Halt den Mund. Eugenie begriff in diesem Augenblick, dass eine Frau, die liebt, ihre Gefühle stets verbergen muss. Ihr werdet ihm gefälligst nichts erzählen, bevor ich zurück bin, Madame Grandet. Ich muss jetzt weggehen, um den Graben für meine Wiesen an der Straße abstecken zu lassen. Ich bin um 12 Uhr zum Mittagessen wieder da und unterhalte mich dann mit meinem Neffen über seine Angelegenheiten. Was dich betrifft, wenn du etwa wegen dieses Stutzers weinst, schlag ihn dir lieber aus dem Kopf. Er wird schon sehr bald nach Ostindien abreisen. Du wirst ihn nie wiedersehen. Der Vater nahm seine Handschuhe, zog sie mit der gewohnten Ruhe an, strich sie glatt, indem er die Finger ineinander schob, und ging hinaus. Oh Mama, ich halte es nicht aus. Ich habe noch nie so gelitten. Mein armes Kind. Warum ihn nach Ostindien schicken? Wenn ihm ein Unglück zugestoßen ist, sollte er da nicht hierbleiben? Ist er nicht unser nächster Verwandter? Ja, mein Kind, das wäre ganz natürlich. Aber dein Vater hat seine Gründe. Wir müssen sie respektieren. Mutter und Tochter nahmen ihre Handarbeit wieder auf. Überwältigt von Dankbarkeit für die Herzensgüte ihrer Mutter, küsste ihr Eugenie die Hand. Wie gut du bist, meine geliebte Mama. Findest du ihn nett? Du liebst ihn also schon? Das ist schlimm. Schlimm? Warum? Er gefällt dir, er gefällt Nanon. Warum darf er mir nicht gefallen? Weißt du was, Mama? Lass uns den Tisch für sein Frühstück decken. Du bist verrückt. Nanon! Nanon! Was gibt es denn jetzt schon wieder, Mademoiselle? Nanon, für heute Mittag hast du doch Rahm? Ja, für heute Mittag schon. Schön. Mach ihm also ganz starken Kaffee. Ich habe gehört, wie jemand zu Monsieur de Grassin gesagt hat, dass man in Paris sehr starken Kaffee trinkt. Nimm viel. Was soll ich denn hernehmen? Kauf welchen. Und wenn mir Monsieur Grandet begegnet? Er ist auf den Wiesen. Ich lauf schnell, die ganze Stadt wird von unserem lockeren Lebenswandel erfahren. Wenn dein Vater etwas merkt, ist er imstande, uns zu verprügeln. Meinetwegen soll er uns schlagen. Madame Grandet hob als Antwort nur die Augen gen Himmel. Eugenie legte eine Tischdecke auf und ging ein paar von den Weintrauben holen, die sie an der Wäscheleine auf dem Dachboden schön aufgereiht hatte, arrangierte die Trauben hübsch und trug sie voll Stolz auf den Tisch. In der Küche stibitzte sie die von ihrem Vater abgezählten Birnen und ordnete sie pyramidenförmig zwischen den Blättern. Nanon kam mit zwei frischen Eiern heim. Der Pächter hatte welche in seinem Korb. Ich habe ihn ein bisschen angebettelt und da hat er sie mir aus lauter Freundlichkeit gegeben, der gute Mann. Eugenie richtete ein einfaches, billiges Frühstück her, das aber sehr von den Gewohnheiten des Hauses abwich. Nachdem Charles vor sich hin summend in seinem Zimmer hin und her gegangen war, kam er endlich herunter. Er hatte sich sehr adrett angezogen und trat mit dieser liebenswürdigen und heiteren Miene herein, die der Jugend so gut steht und die Eugenie mit Freude erfüllte. Haben Sie gut geschlafen, liebe Tante? Sehr gut. Und Sie, liebe Cousine? Und Sie? Ich? Ausgezeichnet. Sie werden Hunger haben, kommen Sie. Aber ich frühstücke nie vor 12 Uhr. Um diese Zeit stehe ich gewöhnlich erst auf. Allerdings habe ich unterwegs so schlecht gegessen, dass ich nicht abgeneigt bin. Nanu, es ist 11 Uhr, da bin ich früh dran heute. Früh? Nun gut, ich würde gerne etwas essen. Eine Kleinigkeit, ein bisschen Geflügel. Ah, ein Rebhühnchen. Heilige Jungfrau. Kommen Sie, setzen Sie sich. Der Dandy ließ sich auf dem Armstuhl nieder, so wie eine schöne Frau sich auf ihren Divan sinken lässt. Eugenie und ihre Mutter rückten ihre Stühle heran und setzten sich neben ihn ans Fenster. Leben Sie immer hier? Ja, immer. Außer während der Weinernte, da wohnen alle im Kloster von Noyers. Gehen Sie nie spazieren? Manchmal am Sonntag nach der Vesper, wenn schönes Wetter ist, gehen wir bis zur Brücke oder sehen zu, wie das Gras gemäht wird. Gibt es hier ein Theater? Ins Theater gehen, um Komödianten zuzusehen? Aber wissen Sie denn nicht, dass das eine Todsünde ist? Oh. Sehen Sie, mein lieber Herr, wir servieren Ihnen die Hühner in der Schale. Oh, frische Eier, wie köstlich. Hätten Sie wohl auch Butter, meine Liebe? Aha, Butter. Da wollen Sie also kein Weißbrot. Bring doch Butter, Nanon. Das junge Mädchen beobachtete ihren Cousin und fand daran viel Vergnügen. Charles warf Eugenie einen vor Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit strahlenden Blick zu. Als er Eugenie betrachtete, nahm er die außerordentliche Harmonie der Züge dieses reinen Gesichts wahr, ihren unschuldigen Ausdruck, die bezaubernde Klarheit ihrer Augen, in denen junge Liebesgedanken schimmerten, deren Begehren die Wollust jedoch noch nicht kannte. Wahrhaftig, liebe Cousine, wenn Sie in großer Toilette in der großen Loge in der Oper säßen, versichere ich Sie, Sie würden die Männer zu Sünden der Lust und die Frauen zu Sünden der Eifersucht verleiten. Ach, lieber Cousin, machen Sie sich nur lustig über ein armes Provinzmädchen. Wenn Sie mich kennen würden, liebe Cousine, dann wüssten Sie, dass ich Spott verabscheue. Ich habe vermutlich nicht genug Geist, um mich über andere lustig zu machen. Und dieser Fehler schadet mir sehr. In Paris kann man einen Menschen erledigen, indem man von ihm sagt, er hat ein gutes Herz. Das heißt so viel wie, der arme Junge ist dumm wie ein Rhinoceros. Aber da ich reich und dafür bekannt bin, dass ich auf 30 Schritt Entfernung mit jeder Pistole und auf freiem Feld jedes Ziel treffe, nehmen sich die Spötter vor mir in Acht. Was Sie da sagen, Neffe, verrät ein gutes Herz. Sie haben einen sehr hübschen Ring. Darf ich ihn ansehen? Charles streckte die Hand aus, als er den Ring abnahm, und Eugenie errötete, als sie mit ihren Fingern leicht die rosigen Nägel ihres Cousins berührte. Sieh, Mutter, wie schön der gemacht ist. Oh, der ist aus echtem Gold. Nennen Sie mich Charles, liebe Cousine. Charles? Es ist ein hübscher Name. Aber da hörten Nanon, Madame Grandet und Eugénie, die nicht ohne Angst an die Rückkehr des alten Böttchers dachten, einen vertraut klingenden Schlag an die Tür. Da ist Papa. Eugénie stellte die Untertasse mit dem Zucker beiseite und ließ nur einige Stücke auf dem Tischtuch liegen. Nanon trug den Eierteller weg. Madame Grandet erhob sich und blieb stocksteif stehen wie ein erschrecktes Reh. Nanu, was haben Sie denn? Mein Vater kommt. Ja, und? Monsieur Grandet trat ein, warf einen scharfen Blick auf den Tisch, auf Charles und sah alles. Aha! Ihr gebt für euren Neffen ein Fest. Das ist gut. Sehr gut. Ausgezeichnet. Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Grandet zog aus seiner Hosentasche ein Messer mit kräftiger Klinge, schnitt sich eine Scheibe Brot ab, nahm ein wenig Butter, die er sorgfältig verteilte, und begann im Stehen zu essen. In diesem Augenblick tat Charles Zucker in seinen Kaffee. Vater Grandet sah die Zuckerstücke, blickte seine Frau forschend an, die blass wurde, und machte drei Schritte vorwärts. Wo habt ihr denn all den Zucker her? Nanon hat ihn bei Fessa geholt. Es war keiner mehr im Haus. Eugénie nahm die Untertasse mit dem Zucker, die Grandet schon weggestellt hatte, stellte sie wieder auf den Tisch und sah dabei ihren Vater fest und ruhig an. Fürwahr. Die Pariserin, die mit ihren schwachen Armen eine seidene Strickleiter festhält, um ihrem Liebhaber zur Flucht zu verhelfen, beweist nicht mehr Mut, als Eugénie an den Tag legte, als sie den Zucker auf den Tisch zurückstellte. Du isst nichts, Frau. Die arme Sklavin trat näher, schnitt sich ein Stück Brot ab und nahm eine Birne. Eugénie bot mutig ihrem Vater Weintrauben an. Koste doch meine getrockneten Trauben, Papa. Lieber Cousin, Sie essen doch auch welche, nicht wahr? Ich habe diese hübschen Trauben hier eigens für Sie geholt. Wenn sie keiner aufhält, werden sie ganz so Mühe für dich ausrauben, Neffe. Wenn du fertig bist, gehen wir zusammen in den Garten. Ich habe Dinge mit dir zu besprechen, die keineswegs zuckersüß sind. Was bedeuten denn diese Worte, lieber Onkel? Seit dem Tod meiner Mutter kann mich kein Unglück mehr treffen. Mein lieber Neffe, wer kennt die leidvollen Prüfungen, die Gott uns zugedacht hat? Papalapap, da fangen die Dummheiten schon an. Ich sehe mit Sorge, lieber Neffe, deine hübschen, weißen Hände. Hier, sieh, mit solchen Armen macht man Geld. Du bist dazu erzogen worden, deine Füße in das Leder zu stecken, aus dem Brieftaschen gemacht werden. Schlimm, schlimm. Was meinen Sie damit, lieber Onkel? Ich will gehängt werden, wenn ich ein Wort verstehe. Komm mit. Seien Sie stark, Cousin. Charles folgte seinem schrecklichen Verwandten, von einer entsetzlichen Unruhe ergriffen. Eugénie Grandet. Hörspiel in drei Teilen nach Honoré de Balzac. Bearbeitung Helmut Peschina. Erster Teil. Es spielten Monsieur Grandet, Matthias Habig, Eugénie Grandet, Lisa Hürdiner, Madame Grandet, Verena von Beer, Charles, Laurenz Laufenberg, Nanon, Erika Skrotzki und als Erzähler Peter Matic, Sabine Falkenberg, Max von Pufendorf, Maren Kreumann. In weiteren Rollen Christian Grashoff, Jakob Diehl, Martin Engler, Martin Seifert, Maria Hartmann, Bernardo Arias Porras. Komposition Christian Sanesi, szenische Geräusche Caroline Ledoux, Ton Jean-Boris Schimczak. Hospitanz Lina Dembke, Regieassistenz Jörg Andreas Meister, Regie Marguerite Gatteau. Produktion Deutschlandradio Kultur 2015.